Erster blas die Posaune auf dem Berg Zion und macht Lärm auf meinem heiligen Berg, damit alle Bewohner des Landes zittern, denn der Tag des Herrn kommt bald. Zweiter, es wird ein Tag der Finsternis und Dunkelheit sein, ein Tag voller Wolken und Sturm. Ein großes und starkes Volk breitet sich wie die Morgendämmerung über die Berge aus, denn so ein Volk hat es noch nie gegeben und wird es auch in Zukunft nicht geben. Dritter, vor ihnen frisst Feuer alles weg und hinter ihnen brennt eine Flamme. Das Land war vor ihnen wie der Garten Eden, aber danach ist es eine leere Wüste und niemand kann ihnen entkommen. Vierter, sie sehen aus wie Pferde und rennen wie Reiter. Fünfter, sie springen über die Berggipfel und es klingt wie das Rasseln von Streitwagen. Es knistert wie eine Feuerflamme, die Stroh verbrennt, denn sie sind wie ein großes Heer, das bereit für den Kampf ist. Sechster, alle Völker zittern vor ihnen und alle Gesichter werden blass. Siebter, sie laufen wie Helden und klettern wie erfahrene Krieger über Mauern. Jeder geht seinen eigenen Weg und keiner kommt dem anderen in die Quere. Achter, keiner stößt den anderen, sondern jeder geht geradeaus auf seinem Weg. Sie stürmen unaufhaltsam vorwärts, sogar durch Speere hindurch. Neunter, sie gehen durch die Stadt und rennen auf den Mauern. Sie klettern in die Häuser und dringen wie Diebe durch die Fenster ein. Zehnter, vor ihnen bebt die Erde und der Himmel zittert. Sonne und Mond werden dunkel und die Sterne leuchten nicht mehr. Elfter, der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer rollen, denn sein Heer ist sehr groß und der, der seinen Befehl ausführt, ist mächtig. Der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich, wer kann ihn ertragen? Zwölfter, der Herr sagt, kehrt jetzt noch mit eurem ganzen Herzen zu mir zurück, mit Fasten, Weinen und Klagen. Dreizehnter, zeigt Reue in eurem Herzen und nicht nur durch das Zerreißen eurer Kleider, und kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück. Denn er ist gnädig und barmherzig, er wird nicht schnell zornig, ist voller Liebe und ändert seine Meinung über das Unglück. 14. Wer weiß, vielleicht ändert er seine Meinung und hinterlässt einen Segen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, Speise und Trankopfer darbringen könnt. 15. Blas die Posaune auf dem Berg Zion. Ruft ein heiliges Fasten aus und beruft eine Versammlung ein. 16. Versammelt das Volk, weiht die Gemeinde, holt die alten Menschen und die Kinder, sogar die Säuglinge, herbei. Der Bräutigam soll aus seinem Zimmer kommen und die Braut aus ihrem Hochzeitsgemach. 17. Zwischen dem Vorhof und dem Altar sollen die Priester, die Diener des Herrn, weinen und sagen, Herr, hab Erbarmen mit deinem Volk und lass dein Erbe nicht zur Schande werden, damit andere Völker nicht über sie herrschen. Warum sollen die Völker sagen, wo ist ihr Gott? 18. Da wurde der Herr eifersüchtig auf sein Land und hatte Mitleid mit seinem Volk. 19. Der Herr antwortete seinem Volk und sagte, ich werde euch bald viel Getreide, Wein und Öl geben, so dass ihr satt werdet. Ich werde nicht zulassen, dass ihr unter den anderen Völkern wieder beschämt werdet. 20. Ich werde den Feind aus dem Norden weit von euch wegjagen und ihn in ein trockenes, leeres Land schicken. Sein vorderer Teil wird ins Ostmeer gehen und sein hinterer Teil ins Westmeer, so dass ein übler Geruch von ihm aufsteigen wird, denn er hat schreckliche Dinge getan. 21. Hab keine Angst, Land, juble und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. 22. Habt keine Angst, ihr Tiere auf dem Feld, denn die Weiden in der Wüste werden wieder grün. Die Bäume tragen ihre Früchte, und Feigenbäume und Weinstöcke geben einen reichen Ertrag. 23. Ihr Bewohner des Berg Zions, jubelt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Regen zur richtigen Zeit, den Frühregen und den Spätregen, wie es früher war. 24. Die Dreschplätze werden voll mit Getreide sein, und die Pressen werden überfließen mit Wein und Öl. 25. Ich werde euch die Jahre ersetzen, in denen die Heuschrecken alles gefressen haben, denn dies war mein großes Heer, das ich gegen euch geschickt habe. 26. Ihr werdet genug zu essen haben und satt werden, und ihr werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, loben, weil er Wunderbares für euch getan hat. Mein Volk wird in Zukunft niemals mehr beschämt werden. 27. Ihr werdet wissen, dass ich mitten unter Israel bin, und dass ich der Herr, euer Gott, bin und es keinen anderen gibt. Mein Volk wird in Zukunft niemals mehr beschämt werden.